NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen. Heute mit der Sonnabendstory. Ursula Langrock liest eine Erzählung von Patricia Highsmith. Ihr berühmtester Romanheld ist immer noch der talentierte Mr. Ripley, dem sie gleich mehrere Bücher gewidmet hat. Es hat eine Zeit gegeben, da stand ihr übriges Werk in Gefahr, hinter dieser Lichtgestalt des amoralischen Daseins ein Schattendasein zu führen. Aber inzwischen ist klar, wie bedeutend auch ihre anderen Romane und vor allem ihre Erzählungen und Kurzgeschichten sind. Am 19. Januar würde Patricia Highsmith, die meisterhaft kühle Analytikerin menschlicher Abgründe, 90 Jahre alt. Aus diesem Anlass liest Ursula Langrock ihre Erzählung »Keiner von uns«. Es war nicht allein, dass Edmund Quasthoff mit dem Rauchen ganz und dem Trinken fast ganz aufgehört hatte, was ihn veränderte, ihn ein bisschen saubermännisch und deshalb leicht unsympathisch machte. Da war noch etwas anderes. Was? Das war das Thema der Unterhaltung in Lucien Goss Wohnung an den East 80s eines Abends gegen 7 zur Stunde der Drinks. Julian Marcus, ein Rechtsanwalt, war mit seiner Frau Frieda gekommen, ferner Peter Tumlin, ein Journalist von 28, und in diesem Kreis der Jüngste. Zu dem Kreis gehörten 7 oder 8, die Edmund gut kannten, und das hieß bei den meisten etwa 8 Jahre. Die anderen Anwesenden waren Tom Strassmore, ein Soziologe, Charles Forbes mit seiner Frau, Charles war leitender Redakteur in einem Verlagshaus, und Anita Ketchum, Bibliothekarin in einem New Yorker Kunstmuseum. Bei Lucien trafen sie sich häufiger als bei den anderen, weil Lucien gern Gäste bei sich sah. Und da sie Malerin war und selbstständig arbeitete, war ihre Zeit flexibel. Edmund Quasthoff, Steuerberater in einer Anwaltsfirma, war vor einem Jahr geschieden worden, weil seine Frau mit einem anderen Mann fortgelaufen war und dann um die Scheidung gebeten hatte. Edmund war 40, hochgewachsen, braunhaarig und ruhig. Weder gut aussehend noch unansehnlich, nur fehlte ihm der Funke, der selbst einen hässlichen Menschen anziehend machen kann. Lucien und ihre Gruppe hatten nach der Scheidung geäußert, kein Wunder, Edmund ist nun mal ziemlich langweilig. An diesem Abend bei Lucien sagte jemand unvermittelt, Edmund war doch früher nicht so langweilig, oder? Doch, ich glaube schon, ja, schrie Lucien aus der Küche, denn sie hatte in diesem Moment den Wasserhahn am Spülstein aufgedreht, um die Eiswürfel aus dem Metalltablett zu lösen. Sie hörte jemanden lachen. Lucien ging mit dem Eisbehälter zurück ins Wohnzimmer. Sie erwarteten Edmund jeden Augenblick. Lucien war es plötzlich klar geworden, dass sie Edmund aus ihrem Kreis herauswünschte, dass sie ihn nicht leiden konnte. Tja, was ist das bloß mit Edmund? Fragte Charles Forbes und lächelte Lucien verschmitzt zu. Charles war rundlich, sein Hemd spannte sich an den Knöpfen und wenn er saß, sah man oft ein Stück Bein zwischen Socke und Hosenaufschlag. Aber in der Gruppe war er sehr beliebt. Denn er war gutherzig und intelligent. Und er konnte trinken wie ein Fisch, ohne dass man ihm etwas anmerkte. Vielleicht sind wir alle bloß eifersüchtig, weil er das Rauchen aufgegeben hat, sagte Charles. Er drückte seine Zigarette aus und griff nach der nächsten. Edmund und seine neue Ehefrau mussten gleich kommen und die anderen redeten weiter, solange es ging. Vielleicht liegt's an seiner Frau, flüsterte Anita Ketchum aufgeregt. Sie wusste, die anderen würden mit Lachen reagieren und weitere Bemerkungen ermutigen, was auch geschah. Viel schlimmer als die erste, beteuerte Charles. Anita lachte. Überhaupt, was für ein Name, merkte. Ich musste dabei immer an eine Glühbirne oder sowas denken. Es klingelte an der Haustür. Das muss Edmund sein. Lucien ging hinaus, um auf den Auslöser zu drücken. Sie hatte Edmund und Magda gebeten, zum Dinner zu bleiben, aber sie wollten heute Abend ins Theater. Zum Dinner blieben nur 3, die beiden Marcus und Peter Tomlin. Er hat aber doch seine Stellung gewechselt, vergiss das nicht, sagte Peter, als Lucien ins Zimmer zurückkam. Man kann nicht sagen, dass er unbedingt so maulfaul zu sein hat, ich meine so heimlich-tuerisch, daran liegt es nicht. Wie die anderen suchte Peter nach einem Wort oder Ausdruck, um Edmunds Unbeliebtheit zu beschreiben. Er ist eben vermufft, sagte Anita Ketchum und verzog die Lippen mit einem Ausdruck des Widerwillens. Sekundenlanges Schweigen folgte. Gleich musste es an der Wohnungstür klingeln. Glaubt ihr, er ist glücklich? Fragte Charles mit Flüsterstimme. Das war genug, um allgemeines Lachen zu erregen. Die Vorstellung, dass Edmund Glücklichsein ausstrahlte, selbst nach 2 Monaten Ehe, war wirklich urkomisch. Er ist eben überhaupt noch nie glücklich gewesen, sagte Lucien, gerade als es klingelte und sie wandte sich zur Tür. Hoffentlich nicht zu spät, liebe Lucien, sagte Edmund im Eintreten und beugte sich zu Lucien herab, um sie auf die Wange zu küssen, hielt aber ein paar Zentimeter vorher an. Nein, nein, ich habe ja Zeit und ihr nicht. Wie geht's dir, Magda? Fragte Lucien so bewusst herzlich, als sei es ihr wirklich wichtig, wie es Magda ging. Dankeschön, sehr gut. Und dir? Magda war wieder in Braun. Das hell- und dunkelbraune Kottenkleid hatte einen braunen Seidenschal am Ausschnitt. Braun und langweilig sahen sie beide aus, dachte Lucien, als sie ins Wohnzimmer führte. Die Begrüßungen klangen warm und freundlich. Nein, bitte nur Tonic. Na schön, eine Kleinigkeit, Gin, sagte Edmund zu Charles, der die Honneurs machte. Ein Scheibchen Zitrone, ja, danke. Wie immer machte Edmund den Eindruck, als säße er auf der Kante seines Sessels. Auf dem Sofa unterhielt sich Anita pflichtgemäß mit Magda. »Wie gefällt's dir in der neuen Stellung, Edmund?« fragte Lucien. Edmund hatte mehrere Jahre in der Finanzabteilung der Vereinten Nationen gearbeitet. Aber sein neuer Job, so kombinierte Lucien, war besser bezahlt und lange nicht so isoliert, denn es gab fast jeden Tag geschäftliche Essen. »Ach«, begann Edmund, »ganz andere Leute, so viel ist sicher.« Er versuchte zu lächeln. Ein Lächeln wirkte bei Edmund immer wie eine Anstrengung. Immer dieser Alkohol beim Lunch. Er schüttelte den Kopf. Ich glaube, Sie sehen es sogar ungern, dass ich nicht rauche. Man soll eben genauso sein wie Sie, weißt du. Wer sind Sie? Fragte Charles Forbes. Die Klienten der Agentur und oft auch deren Steuerberater, erklärte Edmund. Das Geschäftliche besprechen Sie alle lieber beim Essen als mit mir in meinem Büro. Komisch. Edmund rieb sich mit dem Zeigefinger seitlich an der Nase entlang. Der Arme, dachte Lucien, und fast hätte sie es ausgesprochen. Ein seltsam mitleidiges Wort in diesem Zusammenhang, denn sie fühlte kein Mitleid mit Edmund. Lucien wechselte einen Blick mit Charles und dann mit Tom Strassmore, der grinste. Und Sie rufen mich auch noch mitten in der Nacht an. Offenbar denken Sie in Kalifornien gar nicht an den Zeitunter... »Nimm doch einfach den Hörer nachts von der Gabel«, sagte Ellen Charles' Frau. »Oh, das können wir uns nicht leisten«, erwiderte Edmund. »Heilige Kühe sind das, diese Klienten mit ihren Sorgen. Manchmal kommen sie mit Fragen, die ein Taschenrechner beantworten könnte. Aber für Babcock und Holt ist Höflichkeit oberstes Gebot. Da komme ich eben weiterhin um meinen Schlaf.« »Nein, danke, Peter«, sagte er, als Peter ihm erneut einschenken wollte. Edmund schob auch den fast vollen Aschenbecher vorsichtig beiseite, dessen Geruch ihn vielleicht irritierte. Normalerweise hätte Lucien den Aschenbecher ausgeleert. Jetzt tat sie es nicht. Und Magda? Magda warf, als Lucien zu ihr hinübersah, einen Blick auf ihre Uhr, obgleich sie sich jetzt mit Charles unterhielt, der links von ihr saß. 28 war sie, beneidenswert jung, gewiss, aber was für eine Tranfunzel. Schlechte Haut. Kein Wunder, dass sie vorher noch nicht verheiratet gewesen war. Ihre Stellung hatte sie noch behalten, hatte Edmund gesagt. Irgendwas mit Computern. Sie konnte auch gut stricken. Ihre Eltern waren Mormonen. Magda aber nicht. Wirklich nicht? Dachte Lucien. Ein Augenblick später, nachdem sie auch Tomaten und Orangensaft abgelehnt hatte, sagte Magda sanft zu ihrem Mann, Darling, und klopfte auf ihr Uhrglas. Edmund stellte sofort sein Glas hin. Und die altmodischen braunen Schuhe mit dem Flügelmuster auf den Spitzen hoben sich ein wenig vom Boden ab, bevor er sich emporhiefte. Edmund sah jetzt schon müde aus. Und dabei war es kaum 8 Uhr. Ah ja, das Theater. Vielen Dank, Lucien. War hübsch bei dir, wie immer. Aber so kurz, sagte Lucien. Als Edmund und Magda gegangen waren, gab es ein allgemeines Puh. Und ein paar kleine Lacher. Aber sie klang eher bitter amüsiert als nachsichtig. »Mit sowas möchte ich, weiß Gott, nicht verheiratet sein«, sagte Peter Tomlin, der unverheiratet war, und fügte hinzu, offen gestanden. »Vielleicht hat er Magda verdient«, sagte Anita, und die anderen lachten. »Vielleicht mag er uns auch nicht«, sagte Peter, Oh doch, er mag uns, sagte Lucien. Weißt du noch, Charles, wie er sich damals gefreut hat, als wir ihn sozusagen akzeptierten bei der ersten Dinnerparty, zu der ich Edmund und Lillian hier zu mir eingeladen hatte? Eine Party zu meinem Geburtstag, das weiß ich noch. Edmund und Lillian strahlten, weil sie zu unserem Zauberkreis zugelassen wurden. Luciens etwas geringschätziges Lachen betraf sowohl den Freundeskreis wie Edmund. Ja, bemüht hat er sich, sagte Charles. Magda hat mir erzählt, dass Edmund einen Wagen kaufen will, sagte Ellen. Kann er denn fahren? Fragte Peter. Darf ich, Lucien? Tom Strasmore streckte die Hand nach der Whiskyflasche aus, die auf einem Tablett stand. Was Edmund vielleicht mal nötig hat, ist eine ordentliche Besäufnis. Kann sogar sein, dass Magda ihn dann verlassen würde. Du, wir haben die Quasthoffs gerade zum Dinner zu uns eingeladen, für Freitagabend, verkündete Charles. Vielleicht kann Edmund sich dann wirklich mal besaufen. Wer möchte sonst noch kommen, Lucien? Lucien zögerte. Sie rechnete mit einem langweiligen Abend, aber vielleicht wurde es gar nicht langweilig. Ja, warum nicht? Vielen Dank, Charles und Ellen. Peter Tomlin konnte nicht, denn Freitagabend war Redaktionsschluss. Anita sagte, sie werde gern kommen. Auch Tom Strasmore war frei, nicht aber die beiden Marcus, denn Julians Mutter hatte Geburtstag. Es war eine denkwürdige Party in der großen Küche der Forbes, die als Esszimmer diente. Magda kannte die Penthouse-Wohnung noch nicht. Sie betrachtete höflich die recht gute Sammlung von gerahmten Zeichnungen zeitgenössischer Künstler, schien aber Angst davor zu haben, sich zu äußern. Magda trug ihr bestes Benehmen zur Schau, während die anderen wie auf wortlose Übereinkunft sich ungewöhnlich formlos und heiter gaben. Teilweise geschah es, das erkannte Lucien, um Magda aus ihrem fröhlichen Kreis auszuschließen und sich über ihr steifes Verhalten lustig zu machen. Auch wenn sich tatsächlich jeder große Mühe gab, um Edmund und Magda an der lustigen Stimmung teilhaben zu lassen. Dazu gehörte es, wie Lucien sah, dass Charles sehr reichlich Gin in Edmunds Tonicglas einschenkte. Bei Tisch tat Ellen das Gleiche mit dem Wein. Es war besonders guter Wein, ein alter Margaux, der herrlich zu den in heißem Öl gekochten Fleischstücken passte, die in einem Topf in der Mitte des runden Tisches gedippt wurden. Dazu gab es warmes, gebuttertes Knoblauchbrot und Papierservietten zum Abwischen der fettigen Finger. »Na komm schon, du arbeitest ja morgen nicht«, sagte Tom ermunternd und füllte Edmunds Weinglas von Neuem. »Oh doch, ich arbeite morgen«, erwiderte Edmund und lächelte. »Muss sein, jeden Samstag.« Magdas Blick war starr auf Edmund gerichtet, was er jedoch nicht merkte, weil er nicht zu ihr hinüberblickte. Nach dem Dinner gingen sie in den langen Wohnraum, an den sich eine Terrasse anschloss. Mit dem Kaffee gab es Drambuie, Benediktin oder Brandy, für alle, die es wollten. Lucien wusste, dass Edmund für Süßes zu haben war, und sie sah, dass es Charles ohne Mühe gelang, Edmund zu einem Gläschen Drambuie zu überreden. Dann wurde Darts gespielt. »Darts ist alles, was ich an Sport treibe«, sagte Charles und stellte sich zurecht. Der erste Schuss traf mitten ins Ziel. Nacheinander kamen auch die anderen dran. Ellen schrieb an. Unbeholfen nahm Edmund seinen Platz ein und versuchte, amüsiert auszusehen, wie alle wussten. Aber er bemühte sich immerhin, richtig zu zielen. Er war alles andere als geschickt und straff. Sein erster Schuss traf die Wand 3 Fuß entfernt von der Scheibe, und zwar seitlich. Der Pfeil blieb nicht stecken und fiel zu Boden. Auch Edmund fiel um. Er hatte sich irgendwie auf dem linken Fuß umgedreht und das Gleichgewicht verloren. Bravo-Rufe und fröhliches Lachen. Peter streckte die Hand aus und zog Edmund hoch. Wehgetan? Edmund sah erschrocken aus und lachte nicht, als er aufstand. Er zog sich das Jackett zurecht. Ich glaube, ich habe das bestimmte Gefühl. Mit leicht schwimmenden Augen blickte er um sich, während die anderen zuhörten und warteten. Ich habe das Gefühl, ich bin hier nicht gerade beliebt. Deshalb, oh, Edmund, sagte Lucien. Was redest du denn, Edmund, fragte Ellen. Ein Drambuie wurde Edmund in die Hand gedrückt, obgleich Magda vorsichtig versuchte, die Hand, die ihm das Glas reichte, zurückzuhalten. Edmund war beruhigt, aber nicht sehr. Das Dartspiel ging weiter. Edmund war nüchtern genug zur Einsicht, dass ein plötzlich beleidigter Abgang ihn nur lächerlich machen würde, aber er war betrunken genug, um sein instinktives Gefühl, wie verschwommen auch immer, hochkommen zu lassen, dass die Leute um ihn herum nicht seine Freunde waren und ihn im Grunde nicht mochten. Magda überredete ihn, noch etwas mehr Kaffee zu nehmen. Eine Viertelstunde später gingen die Quasthoffs. Alle waren sofort spürbar erleichtert. »Geben wir es zu, sie ist wirklich das Letzte«, sagte Anita und warf einen Pfeil auf die Scheibe. »Na, jedenfalls haben wir ihn besoffen gekriegt«, sagte Tom Strathmore. »Es ist also möglich.« Irgendwie hatten alle Blut geleckt, als sie Edmund so komisch auf dem Boden hatten liegen sehen. Lucienne hatte an diesem Abend mehr getrunken als sonst, vor allem in Form von zwei reichlichen Brandys nach dem Dinner. Und so rief sie um 4 Uhr morgens Edmund an, um zu fragen, wie es ihm gehe. Aber sie wusste, sie rief ihn auch an, um ihn im Schlaf zu stören. Nach 5-maligem Läuten, als sich Edmund mit verschlafener Stimme meldete, stellte Lucienne fest, dass sie nichts zu sagen wusste. »Hallo? Hallo? Hier ist Quasthoff.« Als sie morgens erwachte, sah die Welt anders aus, erregender und mit schärferen Konturen. Es war nicht die leise Nervosität, die ein Kater hätte hervorrufen können. Lucienne fühlte sich sogar sehr wohl nach ihrem normalen Frühstück mit Orangensaft, englischem Tee und Toast. Und 2 Stunden lang malte sie recht gut. Es war ihr klar, dass sie Edmund unentwegt verabscheute. Lächerlich, aber so war es. Wie vielen ihrer Freunde es wohl heute Morgen mit Edmund ebenso ging. Kurz nach Mittag ging das Telefon. Es war Anita Ketchum. »Hoffentlich störe ich dich nicht gerade mitten in einem meisterhaften Strich.« »Nein, nein. Was gibt's?« »Na ja, Ellen hat mich heute Morgen angerufen und gesagt, dass Edmunds Geburtstagsparty abgesagt ist.« »Vielleicht hat sie Angst, dass Edmund wieder sauer wird«, sagte Lucienne. Aber sie wusste, das war nicht alles. »Ich bin sicher, sie meint, wir mögen sie oder Edmund nicht sehr, was ja leider stimmt.« »Was können wir bloß tun?«, fragte Lucienne und tat bekümmert. »Außenseiter der Gesellschaft sind wir, was? Haha. Ich muss aufhören, Lucienne. Jemand wartet auf mich.« Das kleine Malheur mit der abgesagten Party kam Lucienne sowohl albern wie feindselig vor. Innerhalb eines Tages erfuhr die ganze Gruppe davon, obgleich sie wohl noch gar nicht alle eingeladen worden waren. »Einladen und ausladen können wir auch«, sagte Julian Marcus lachend am Telefon zu Lucienne. »Was für ein kindischer Trick und nicht mal irgendeine Ausrede, Geschäftsreise oder sowas.« »Nein, gar keine Ausrede.« »Na, ich werde mir was Lustiges ausdenken, lieber Julian.« »Was meinst du?« »Eine kleine Revanche. Findest du nicht, die haben sie verdient?« »Ja, meine Gute.« Luciennes erster Gedanke war einfach. Sie und Tom Strathmore würden Edmund an seinem Geburtstag zum Lunch einladen und ihn so betrunken machen, dass er nicht mehr imstande war, nachmittags ins Büro zurückzukehren. Tom war einverstanden. Und Edmund schien dankbar, als ihn Lucienne anrief und die Einladung vorbrachte, ohne Magdas Namen zu nennen. Lucienne bestellte einen Tisch in einem recht teuren französischen Restaurant in den East 60s. Sie und Tom und 3 trockene Martinis erwarteten Edmund, der mit unsicherem Lächeln eintrat, aber offensichtlich froh war, seine alten Freunde an einem kleinen Tisch wiederzusehen. Sie schwatzten munter und es gelang Lucienne, ein paar Komplimente über Magda anzubringen. »Sie hat eine gewisse Würde«, sagte Lucienne. »Wenn sie nur nicht so schüchtern wäre«, erwiderte Edmund sofort. »Ich versuche immer, sie mehr aus sich herauszuziehen.« »Noch eine Runde Drinks.« Lucienne zögerte die Bestellung des Menüs dadurch hinaus, dass sie gerade telefonieren musste, als es Tom gelang, eine 3. Runde zu bestellen, um die Zeit zu überbrücken, bis Lucienne zurückkam. Dann wurde das Essen bestellt, zusammen mit Weißwein, dem ein Rotwein folgte. Beim ersten Glas Weißwein sangen Tom und Lucienne leise den Refrain von »Happy Birthday to you« und tranken Edmund zu. Lucienne hatte Anita angerufen, deren Arbeitsplatz nur 3 Straßen entfernt war, und Anita erschien, als das Lunch kurz nach 3 mit einem Drambuie für Edmund beendet war. Lucienne und Tom hatten verzichtet. Edmund murmelte immer wieder etwas von einer 3-Uhr-Verabredung, die er vielleicht auch fahren lassen könne, da es sich nicht um eine Verabredung auf höchster Ebene handelte. Anita und die anderen sagten, an seinem Geburtstag wäre das gewiss entschuldbar. »Ich habe gerade noch eine 1/2 Stunde«, sagte Anita, als sie alle zusammen das Restaurant verließen, wo Anita nichts verzehrt hatte. »Aber ich wollte dich doch sehen an diesem besonderen Tag, mein alter Edmund. Und jetzt lade ich dich noch zu einem Drink oder einem Bier ein. Doch, ich bestehe darauf.« Die anderen küssten Edmund auf die Wange und gingen. Anita lotste Edmund über die Straße in ein Ecklokal mit Fantasieaufmachung, das sich als altirische Kneipe ausgab. Edmund fiel beinahe in seinen Sessel, nachdem er gerade vorher fast auf den Sägespänen ausgerutscht war. Es war eigentlich erstaunlich, dass er überhaupt bedient wurde, dachte Anita. Aber sie war ja dabei und ganz nüchtern, und so wurden sie bedient. Von diesem Lokal aus rief Anita Peter Tomlin an und erklärte ihm die Lage, die Peter sehr komisch fand. Und er erklärte sich bereit zu kommen und sie für ein paar Minuten abzulösen. Peter erschien. Edmund trank noch ein Bier und bestand auch auf Kaffee, der bestellt wurde. Aber beides zusammen schien ihm nicht zu bekommen. Anita war vor ein paar Minuten gegangen. Peter wartete geduldig und schwatzte Unsinn mit Edmund. Er fragte sich nur, ob Edmund jetzt erbrechen oder unter den Tisch rutschen werde. »Meg hat Leute eingeladen für 6 Uhr«, murmelte Edmund. »Muss vorher zu Hause sein, sonst...« Er bemühte sich vergeblich, auf seiner Uhr die Zeit abzulesen. Um 6.25 Uhr lieferte Peter Edmund an seiner Wohnungstür ab und machte sich eilig davon. Bei Magda und Edmund war eine Cocktailparty im Gang. Das hörte Peter an dem Stimmengewirr hinter der geschlossenen Tür. Edmund hatte davon gesprochen, dass sein Chef dabei sein werde und ebenso einige wichtige Klienten. Peter lächelte in sich hinein, als er im Fahrstuhl nach unten fuhr. Er ging nach Hause, erstattete Lucienne ausführlich Bericht, machte sich eine Tasse Pulverkaffee und setzte sich dann wieder an die Schreibmaschine. Wirklich ulkig. Armer alter Edmund. Doch es war Magda, über die sich Peter noch mehr amüsierte. Magda war die Vermufte, das eigentliche Ziel, dachte Peter. In weniger als 2 Wochen sollte Peter Tomlin seine Ansicht ändern. Mit Erstaunen und wachsender Unruhe sah er, wie sich der Angriff, geführt vor allem von Lucienne, weniger von Anita, auf Edmund konzentrierte. 10 Tage, nachdem sie ihn so betrunken gemacht hatten, schaute Peter eines Abends bei Julian und Frieda Marcus vorbei, um ein paar entliehene Bücher zurückzubringen. Beide berichteten hämisch von Edmunds letzten Pech. Edmund hatte seine Stellung bei Babcock und Holt verloren. Er war jetzt in der psychiatrischen Klinik von Payne Whitney, um trockengestellt zu werden. »Was?«, sagte Peter. »Davon hatte ich kein Wort gehört.« »Wir haben es auch erst heute herausgefunden«, sagte Frieda. »Lucienne hat mich angerufen. Sie sagte, sie wollte heute Morgen Edmund im Büro anrufen. Da wurde ihr gesagt, er sei auf Urlaub. Aber sie bestand darauf, zu erfahren, wo er war. Es handle sich um dringende Familienangelegenheiten. Du weißt ja, wie gut sie sowas kann.« Und da sagte man ihr, er sei in der Payne-Whitney-Klinik und sie rief dort an und sprach mit Edmund selber. Er hat auch noch einen Unfall mit seinem Wagen gehabt, sagte er, aber zum Glück wurde weder er noch sonst jemand verletzt. Du liebes Bisschen, sagte Peter. Er hat immer eine Schwäche für die Flasche gehabt, sagte Julian, und vertragen kann er kaum einen Schluck. Vor 4 Jahren musste er schon mal trocken leben, weißt du noch, Frieda? Vielleicht hast du ihn damals noch nicht gekannt, Peter. Aber es war so. Bloß hat er es nicht lange durchgehalten. Und als Lillian ihn verließ, wurde es noch schlimmer. Aber nun diese Stellung? Frieda Marcus kicherte. Diese Stellung. Und Lucienne hat ihm auch nicht gerade beigestanden, das weißt du doch. Sie hat ihn ein paar Mal zu sich eingeladen und ganz schön vorlaufen lassen, hat ihn von seinen Schwierigkeiten mit Meg reden lassen. Schwierigkeiten? Peter fühlte einen Stich wider Willen, dass Edmund kaum 3 Monate oder so verheiratet über Schwierigkeiten gesprochen hatte. Hatte nicht jeder Mensch Schwierigkeiten? Musste man seine Freunde damit anöden? Er hat's vielleicht verdient, murmelte Peter. In gewisser Hinsicht ja, sagte Julian sehr bestimmt und griff nach einer Zigarette. Aus Julians aggressiver Haltung ging hervor, dass der Anti-Edmund-Feldzug noch nicht beendet war. Er ist eben schwach, fügte Julian noch hinzu. Man hätte annehmen können, dass die Gruppe Edmund nun in Ruhe lassen oder sich sogar bemühen würde, ihn ohne Alkohol ein wenig aufzumuntern, als er aus der Klinik kam. Doch wie Peter sah, geschah das Gegenteil. Anita Ketchum lud Edmund zu einem kleinen Dinner zu sich ein und bat auch Peter dazu. Sie drängte Edmund die Drinks nicht auf, aber mindestens 3 trank er von selber. Edmund war in trüber Stimmung, die nicht besser wurde, als Anita über Magda herzog. Sie gab ihm praktisch zu verstehen, er könne wirklich besser fahren als mit Magda und sollte das auch so schnell wie möglich versuchen. Peter musste ihr beistimmen. »Mir scheint, sie macht dich nicht sehr glücklich, Ed«, Peter sprach im Mann-zu-Mann-Ton. »Und wie ich höre, will sie jetzt auch noch, dass sie aus New York wegzieht.« Tja, das stimmt, sagte Edmund. Und dabei weiß ich gar nicht, wo sonst ich wieder zu einem anständigen Job kommen soll. Sie redeten weiter, bis es spät war, ohne im Grunde etwas zu erreichen. Peter ging früher als Edmund. Peter fand, dass die Erinnerung an Edmund ihn deprimierte. Eine hochgewachsene, gebückte Gestalt in schlaffer Kleidung, den Blick auf den Boden gerichtet, so war er, ein Glas in der Hand, in Anitas Wohnzimmer umhergewandert. Lucien war zu Hause im Bett und las, als das Telefon klingelte. Es war Edmund. Er sagte, er wolle sich von Meg scheiden lassen. Sie ist eben davongelaufen, gerade jetzt. Edmunds Stimme klang glücklich, aber leicht betrunken. Sagt, sie will heute im Hotel übernachten, ich weiß nicht mal wo. Lucien merkte, er wartete auf ein Wort des Lobes oder auf eine Gratulation von ihr. Ja, lieber Edmund, vielleicht ist es so das Beste. Ich hoffe, es wird sich alles gütlich regeln lassen. Ihr wart ja noch nicht lange verheiratet. Nein, ich glaube, ich meine, sie hat das Richtige getan, sagte Edmund mit schwerer Zunge. Lucienne versicherte ihm, sie nehme das auch an. Nun musste sich Edmund nach einer neuen Stellung umsehen. Dass Meg wegen der Scheidung Schwierigkeiten machen werde, glaubte er nicht, weder finanziell noch sonst wie. Sie ist eine junge Frau, die gern für sich ist. Erstaunlich, unabhängig, weißt du. Edmund hatte den Schluck auf. Lucien lächelte. Unabhängigkeit von Edmund würde sich wohl jede Frau wünschen, dachte sie. Wir alle werden dir Glück wünschen, Edmund. Sag uns nur Bescheid, wenn du meinst, wir könnten irgendwelche Drähte ziehen. Das war an einem Donnerstagabend. Und am Dienstagmorgen war Edmund tot. Peter Tomlin fand eine Notiz in seiner eigenen Zeitung und rief daraufhin Lucienne an. Eine Mischung von Schlaftabletten und Alkohol, aber Selbstmord nehmen sie nicht an, sagte Peter. Auch Lucienne nahm Selbstmord nicht an. Was für ein Ende, sagte sie mit einem Seufzer. Und was nun? Sie fühlte gar keinen Schock. Sie dachte nur vage an die anderen der Gruppe, die die Nachricht hörten oder gerade jetzt lasen. Die Trauerfeier ist morgen in einem Beerdigungsinstitut in Long Island. Es steht da. Peter und Lucienne beschlossen hinzugehen. Die Freunde aus der Gruppe, Lucienne Goss, Peter Tomlin, die Ehepaare Marcus und Forbes, Tom Strathmore, Anita Ketchum, waren alle erschienen und machten mindestens die Hälfte der kleinen Versammlung aus. Vielleicht waren auch einige von Edmunds Verwandten gekommen, doch die Gruppe war da nicht sicher, denn Edmunds Familie lebte in der Umgebung von Chicago und keiner hatte sie je kennengelernt. Es war eine konfessionsfreie Trauerrede. Lucienne achtete gar nicht darauf und glaubte auch nicht, dass die Freunde darauf achteten, außer dass sie die Worte als rein mechanisches Ritual erkannten und nicht hinhörten. Nachher sagten Lucienne und Charles, sie wollten dem Sarg nicht bis zum Grabe folgen und auch die anderen wollten das nicht. Anitas Mund sah steinern aus, obgleich ein ganz schwaches, nachdenkliches Lächeln darauf lag. Draußen warteten Taxis und sie schlenderten darauf zu. Tom Strathmore ging mit gesenktem Kopf. Charles Forbes blickte zum Spätsommerhimmel auf. Charles ging zwischen Ellen, seiner Frau und Lucienne. Und plötzlich sagte er zu Lucienne, »Du, Lucienne, ich habe Edmund ein paar Mal nachts angerufen, nur um ihn zu stören, das muss ich zugeben. Ellen weiß es.« »Ach ja«, sagte Lucienne ruhig. Tom, der hinter ihnen ging, hatte die Bemerkung gehört. Mit leicht zuckendem Lächeln sagte er, »Ich habe noch was Schlimmeres getan. Ich habe zu Edmund gesagt, er könnte seine Stellung verlieren, wenn er anfinge, Magda zu seinen geschäftlichen Lunchverabredungen mitzunehmen.« Ellen lachte. »Ach, das ist doch nicht so schlimm, Tom. Das ist...« Aber sie sprach nicht weiter. »Wir haben ihn umgebracht«, dachte Lucien. Sie dachten es alle. Und keiner hatte den Mut, es auszusprechen. Jeder von ihnen hätte sagen können, ihr wisst doch, wir haben ihn umgebracht. Aber keiner sagte es. Er wird uns fehlen, sagte Lucienne schließlich, als ob es ihr ernst sei. Ja, erwiderte jemand ebenso feierlich. Sie stiegen in drei Taxis und versprachen, einander bald wiederzutreffen. NDR Kultur am Morgen vorgelesen. In der Sonnabendstory hörten wir Ursula Langrock mit der Erzählung Keiner von uns von Patricia Highsmith, die am 19. Januar 90 geworden wäre.